ARD. Eine unter das Kriegsdienstleistungsgesetz gestellte Fabrik. Anbinden, Stockhieber, Arrest, na und halt einrückend machen. Wir haben nicht, was anderes gibt's nicht, kann man halt nichts machen. Also, solange es geht, versuche ich's in Güte, mit der Peitsche, die ich hier habe. Wie man sich aber helfen soll, wenn diese Gewerkschaftshunde mit ihren Hetzereien nicht aufhören. Aussprache über die Lage der Arbeiterschaft, Ernährungsfrage, also wie unser eins da durchhalten soll. Rechts- und Arbeitsverhältnisse, Neugestaltung des Arbeiterrechts im Kriege. Na, eh schon wissen, einrückend gemacht und womöglich die Herren Abgeordneten dazu. Wir haben aus dem Kriegsdienst Leistungsgesetz und aus dem Landsturmgesetz ohne dem alles herausgefetzt, was nur möglich war. Wir brauchen uns keine Vorwürfe zu machen. Am schönsten war es im August 14 mit der Schmiede und Mechaniker. Vormittags haben sie noch im Akkord ihre 6 Kronen verdient, mittags haben wir es gemustert und ihnen schön eröffnet, dass sie jetzt Soldaten seien. Nun, nachmittags haben sie am gleichen Arbeitsplatz für die gleiche Arbeitsleistung schön um Soldatengebühren gearbeitet. Hat sich keiner gemuxt. Aber ich sag, eigentlich ist eine Musterung überflüssig. Na, ich meine, man hat es überall so machen sollen wie bei uns in Klosterneuburg beim Trennzeugdepot. Da habe ich Ihnen einfach gesagt, ihr seid von jetzt ab Kriegsleister und habt da je nur Anspruch auf Soldaten. Ja, so. Na ja, einmal haben sie sich beschwert wegen Unhöflichkeit oder was. Habe ich sie mir zum Rapport bestellt und frag sie, wer hat sie aufgeklärt. Antwortet der Kerl, wir sind organisierte Arbeiter und haben uns an die Gewerkschaften um Aufklärung gewendet. Die haben uns 2 Abgeordnete gewiesen. No, sag ich, die Herren würde ich mir holen lassen. Sie werden dastehen bei euch und werden arbeiten, anstatt zu hetzen. Sagt drauf der Kerl, wir sind organisierte Arbeiter, wir erfüllen unsere Pflicht gegenüber dem Staat, aber wir suchen auch Schutz bei unserer Organisationen. Also, da sollen wir nun keine Hundepeitsche bei sich haben. Was haben wir, Oberleutnant? Was ich getan hab? Hochverräter seid ihr, hab ich Ihnen gesagt. Und damit euch die Lust vergeht, euch noch einmal zu beschweren, habt ihr 30 Tage Kasernenarrest. Punktum, Streis und Trieb. Ich staune über diese Milde. Bei Hochverrat. Naja, wissen Sie, man darf es nicht überspannen, ne? Das Traurige ist, dass die Zivilgerichte die Bagage noch unterstützen. Grubenbesitzer müsste man sein. Grubenbesitzer, die können durchhalten. Na, ganz schutzlos ist heutzutage ein anderer Unternehmer auch nicht, ne? Die Werkmeister schauen auf uns selbst dazu. Sie ohrfeigen ganz tüchtig. Für den Rest habe ich immer täglich 6 Stunden Spangen vorgesehen gehabt. Na, und wenn sie so von der Arbeit weg mit Aufpflanzen, Bajonett durch die Straßen geführt werden, ich kann Ihnen sagen, das ist schon ein Exempel. Und was die Hauptsache ist, wenn auch nur für die schwereren Fälle, wissen Sie, einrückend machen. Also da hat sich noch keiner zu beschweren gehabt von den Herren, bitte. Aber bitte, ich will ja auch gar nichts gesagt haben. Ich bin bekannt dafür, dass ich die militärische Autorität nur im äußersten Notfall strapaziere. Ich verlasse mich da auf die Selbsthilfe, verstehen Sie? Wie gesagt, solange es geht, in Güte, mit der Peitschen. Wien 1916, Ringstraßenkorso, Sirk-Ecke. Extra-Ausgabe, Venedig bombardiert, schwere Niederlage der Italiener. Wenn Sie das Abendblatt gelesen hätten, würden Sie keinen Moment zweifeln. War es eine authentische Nachricht? Extra-Ausgabe, 100.000 tote Italiener, bitte. Wenn ich Ihnen sag, wörtlich, Kramer gastiert ab 1. in Marienbad. Krakujefahrt erobert! Na Gott sei Dank, da bleibt meine Frau länger. Die Götter gab ihn. Zwei Deutscher Bericht. Grüß dich, Nowotny. Grüß dich, Pokorny. Grüß dich, Powalny. Servus. Also du bist ja politisch gebildet. Also was sagst du zu Rumänien? Meist. Ich sag, es ist heute ein Treibbruch, wie Italien. Aber natürlich. Ganz meine Ansicht. 8000 Rust für 10 Heller! Außer italienischer See! Venedig, Post-Valier! Was ruft die? Venedig, Kaffee Venedig! Bist auch erschrocken? Ich bin auch erschrocken. Oh, weißt du, es ist nur das andere. Ach so. Geh, habt's denn glaubt, dass die eigene? Nein, ich hab glaubt, italienische Flieger. Na, warum? Bist halt ein Hasenfuß, du. Denkt euch, gestern habe ich eine Feldpostkarte gekriegt. Gewiss vom Falotta. Du, was macht er denn, der Falotta? Ist noch immer so ein Denker? Oder erlebt er schon was? Nur ich erlebe jetzt auch viel im Keim. Wir haben uns mit den Forderungen, die Mars uns stellt, bereits abgefunden. Wir haben bisher seine Lasten tragen können und sind fest entschlossen, sie willig weiterzutragen bis zum gedeihlichen Ende. Der Krieg hat auch seinen Segen. Er ist ein gar strenger Lehrmeister der Völker, über die er seine Zuchtrute schwingt. Der Krieg ist auch ein Spender von Wohltaten, ein Erwecker edelster menschlicher Tugenden, ein prometheischer Erringer von Licht und Klarheit. Der Krieg ist ein wahrer Lebensspender und Lichtbringer, ein machtvoller Mahner, Wahrheitsverkündiger und Erzieher. Welch einen Schatz von Tugenden, die wir schon im Sumpfe des Materialismus und Egoismus unseres Zeitalters erstickt glaubten, hat doch dieser Krieg schon gehoben. Hast schon Kriegsanleihezeichen? Und du? Wir haben uns mit den Forderungen, die Mars uns stellt, bereits abgefunden. Extra-Ausgabe, halb Serbien, ganz Europa. Ganz Serbien? Das ist doch gar nichts. Habt ihr es gehört? 100.000 tote Katzelmacher haben es gefangen. Oh, da schau her. Nix wie Krüppel. Wo wir hinschauen. Unser Eins schenkt sich schon in Wien zu sein. Wisst ihr was? Geh mal zum Hopfner. Heide Stier, immer dieselben Menschen. Ja, weißt, mit Rumänien, das ist doch also kein Spaß. Weißt, aber ich glaube, heute die Deutschen, die werden uns schon Extra so mit Extra-Ausgabe, Sieg auf alle Linien, der Vormarsch der Rumänen. Im Krieg ist Zehnfache. Vor unseren Artilleriestellungen. Steht dort nicht ein einfacher Mann, der namenlos ist? Der wird mir mit schlichten Worten sagen können, was zur Psychologie des Krieges gehört. Seine Aufgabe ist es, den Bindfaden am Mörser anzuziehen. Scheinbar nur eine einfache Dienstleistung und doch, welche unabsehbaren Folgen für den übermütigen Feind sowohl als für das Vaterland knüpfen sich nicht an diesen Moment. Ob er sich dessen bewusst ist, ob er auch seelisch auf der Höhe dieser Aufgabe ist. Freilich, die im Hinterland sitzen und vom Bindfaden nichts weiter wissen, als dass er auszugehen droht. Sie ahnen nicht, zu welchen heroischen Möglichkeiten gerade dieser einfache Mann an der Front, der den Bindfaden am Mörser zieht. Also sagen Sie mir, was für Empfindungen haben Sie, wenn Sie den Bindfaden anziehen? Also was für Erkenntnisse haben Sie? Schauen Sie, Sie sind doch ein einfacher Mann, der namenlos ist. Sie müssen doch... Ich meine, was Sie dabei denken, wenn Sie den Mörser abfeuern. Ja, Sie müssen sich doch etwas dabei denken. Also was denken Sie sich dabei? Gar nichts. Und das nennt sich ein einfacher Mann. Ich werde den Mann einfach nicht nennen. Isonzo-Front, bei einem Kommando. Die Oberleutnants Falota und Beinsteller. Basti, jetzt kann er Mösch, weißt du. Mag der Stegel? Haha, Spülmeis, da gratuliere ich, du Genussspecht. Also, weißt, da können sie sagen, was sie wollen. Auf die Kunst geben sie Obacht bei uns. Dass einer Sehenswürdigkeit nichts geschieht, dann denken wir uns so Raritäten. Du, da lese ich gerade im Deutschen Volksblatt. Ja? Schau her. Ja. Aus dem Kriegspressequartier wird gemeldet. In der italienischen und französischen Presse wird die tendenziöse Unwahrheit verbreitet, dass unsere und deutsche Truppen in den besetzten russischen Gebieten griechisch-orthodoxe Heiligtümer wie Kirchen und Klöster zu Restaurants, Cafés und Kinos umgestalten. Also diese Behauptung ist eine frei erfundene Verleumdung. Klar. Es ist bekannt, dass unsere Truppen... Und dasselbe kann auch von unseren Verbündeten festgestellt werden, die Kirchen und Klöster in Feindesland immer mit der größten Pietät schonen. In unserer Armee ist die Achtung der religiösen Zwecken gewidmeten Städten eine unumstößliche Tatsache, gegen die auch in diesem Krieg sich keiner unserer Soldaten vergangen hat. Na also, schwarz auf weiß. Da sieht man wieder, wie im Krieg gelogen wird. Na weißt, also, da bin ich selbst Zeuge. Also in Russland war ich selbst einmal in einem Kino, was früher eine Kirche war. Also ich sag dir, nichts merkt man. Keine Spur von einer Verwüstung, also einfach tadellos. Naja, ein paar jüdische Friedhof, das hab ich gesehen. Da war ein bisschen durcheinander, da haben sie die Grabsteine mitgehen lassen. Aber wie es in Griechenland mit orthodoxen Heiligtümern ist, da war ich nicht, das könnte ich nicht sagen. Na, also weißt, wenn es überall so heiklich wären auf die Kunstwerk, könnten sich bestimmt gratulieren. Also du, da ließ ich in der Zeitung, schau her,

und um deutschen Himmel. Der Kaiser, der die Flotte schuf, der steht mit Gott im Bunde. So ist es! Denn das ist Deutschlands Weltberuf. Es duckt, ihr Höllenhunde! Unsere blauen Jungen haben rote Zungen. Die zischen durchs Kanonenrohr. Dann fliegt der Feind durchs Höllentor. Unterm deutschen Himmel! Sprung, vorwärts, Marsch! Raus aus dem Bau! Durch, durch! Knirscht's, knattert's im Drahtverhau! Und Lerchenjubel im Blauen. Nur Hurra, Hurra, Schweig, Wegekreisch, Marsch, Marsch, blankes Eisen ins Feindesfleisch. Und Lerchenjubel im Blauen. Kriegsgenossen, lasst uns singen. Sei geheiligt, Graus auf Erden. Hoch dem All! Bürozimmer bei einem Kommando. General Stäbler am Telefon. Später zwei alte Generäle. Servus. Oh, jetzt dann, hast du den Bericht über Pschemisel fertig? Noch nicht? Haha, bist nicht ausgeschlafen. Geh, schau zu, sonst kommst wieder zu spät zum Mulattieren. Heut wird aber ja mulattiert. Oh, jetzt dann hörst du. Was? Hast alles wieder vergessen? Pass auf, Hauptgesichtspunkte. Während unserer Besatzung bekanntlich durch Hunger, jetzt ganz was Andreas, der Feind unserer Gewalt gewichen. Also keineswegs durch Hunger überwältigt. Feind hat nie gehungert, verstehst? Nur wir. Russen hatten immer genug Proviant, konnten sich aber gegen den Elan unserer braven Truppen nicht häuten, selbstverständlich. Gewollt unseres Angriffs. Ferner, Festung vollkommen intakt, unversehrt in unserem Besitz gelangt. Modernste Geschütze. Wie, man kann nicht vergessen machen, altes Graffelwerk? Aber nein, jetzt nicht mehr natürlich. Alles kann man vergessen machen, lieber Freund. Jetzt dann hör zu und mach keinen Ballerwatsch. Modernste Festung, Österreichs alter Stolz, unversehrt zurückerobert. Nicht durch Gewalt, sondern durch Hunger. Was red ich? Nicht durch Hunger, sondern durch Gewalt. Na, wirst das schon machen, wenn's nur den Leuteln einleuchtet. Jetzt ist es ja eh leicht. Jetzt dann Servus, Schluss. Ja, die Deutschen, so. Jetzt haben sie den Falkenhayn zum Doktor gemacht, ja, ja. Siehst, uns eins kommt zu sowas nicht. Erlaubt du mir, der Borowitsch? Na ja, aber uns eins kommt zu sowas nicht, ne? Ah, habe ich die Ehre, Herr Doktor. Ja, Exzellenz, gut, dass ich Sie treffe. Ich brauche Sie wie einen Bissen Brot. Was ist denn mit Brody? Brody? Was soll denn mit Brody sein? Nur wegen der Schlacht bei Brody. Schlacht ist bei Brody, Herr Stau. Marant Josef. Also eine Schlacht, sowas. Na, und da wollen Sie halt jetzt wissen, na wissen Sie was, werden wir schon machen. Ich kann also melden, noch ist Brody in unserem Besitz. Oder nein, Brody ist so gut wie entsetzt. Hauptquartier, Erzherzog Friedrich vor Offizieren. Und so schließe ich mit den Worten: Seine Majestät, unser oberster Kriegsherr, lebe hoch, hoch, hoch. Ah, das ist der Büker. Der hat schon eine Auszeichnung. Ah, und das da ist auch ein Büker. Der hat auch eine Auszeichnung. Jetzt haben zwei Bükers eine Auszeichnung. Kaiserliche Hoheit, der Rektor der Wiener Universität mit dem Dekan und Prodekan der Philosophischen Fakultät